Als ich mit diesem Programm angefangen habe, in dieser Fernsehstation hieß, auf Deutsch würde heißen, es war einmal. Und das waren 10 Minuten jeden Montag, wo ich eine Geschichte erzählt habe über jemand oder eine Gruppe, die gar nicht bekannt war. Und das hätte eine Frau sein können, die Brot gebacken hat, oder ein Minenarbeiter, oder jemand, der mit verschiedenen Materialien gearbeitet hat, oder ein Mann, der mit dem Esel in die Andengebirge hochstieg, um Kräuter zu suchen und sie unten zu verkaufen. Ja. Alles Mögliche. Und das war mir ganz recht. Da habe ich viel, vieles gelernt, weil das war 35 mm. Das waren richtige Filme, Schwarz-Weiß-Filme. Ich rede von 76, 77. Da gab es keine Videos, ne? War alles analog. Und diese 10 Minuten zu machen, danach in dem Dunkelraum, und dann musste ich die Filme schneiden, jede Szene, und dann aufhängen und eine Überschrift, und dann die Tonaufnahme auch, genau das Gleiche. Ne? Schneiden und dann da draufkleben und überschriften. Ja? Und das war faszinierend. Ne? Und natürlich, da war jemand, die alles geklebt hat. Und ich habe gesagt, hier möchte ich den Ton nehmen, hier dieses Bild und so weiter. Ne? Und das war für mich, diese 10 Minuten, es war so viel Arbeit, so viele Stunden in der Woche, aber habe ich gerne gemacht, weil ich wusste, es ist eine Form, durch diese Schrecken Menschen darzustellen, und mit so viel Würde, ja, was sie machen. Und dann begann ich mit Musikgruppen. Ja. Und Musikgruppen, es waren alle verboten, weil selbst die Instrumente waren verboten. Ne. Weil das waren Andeninstrumente, so eine Trommel heißt Bombo oder ein Charango, das ist so wie eine kleine Gitarre mit 10 Saiten. Quenas, das sind so wie Flöten aus Bambus oder wie eine Art Bamflöten, das sind die Sikus, alle verboten. Ne? Und wie die Musikgruppen angefangen haben, wie können wir mit diesen Instrumenten Musik machen, wo sie verboten sind? Die haben angefangen mit Bach, Vivaldi, selbst die Beatles. Ja? Und ja, Pinochet war nicht so, er hat immer Europa bewundert. Ne? Da konnte er nicht die heilige Kühe Europas verbieten. Vivaldi, Mozart, Beethoven. Ne? Und so haben wir immer den Weg gesucht und gefunden. Und manchmal haben wir einen Riesenschlag gekriegt. Und danach, nach und nach, gab es andere Musikgruppen, die nicht nur Instrumentalstücke gespielt haben, sondern angefangen haben zu singen. Und dann waren die Metapher so wichtig, weil damals in der Zeit der Unidad Popular waren die Lieder El pueblo unido jamás será vencido. Das vereinigte Volk wird nie besiegt. Ne? Wir mussten eine ganz andere Sprache entwickeln. Ne? Und da war ein Musiker, der hat angefangen, über seine Schuhe zu singen. Ja? Mis zapatos tan baratos. Ja, meine Schuhe, die sind so billig, aber die begleiten mich. Ne? Oder danach, eine Musikgruppe, Santiago del Nuevo Extremo, hat angefangen, über die Stadt Santiago ein Lied zu kreieren, weil der die Gruppe geleitet hat, war ein Architektstudent, Architekturstudent. Und das war eine Liebeserklärung an die Stadt Santiago. Ne? Und dann die Metaphern die erzählten, wie wir diese Stadt lieben und dass wir die Nächte dieser Stadt nicht kennen. Und damit waren die Ausgangssperre gemeint. Aber kein Wort über Ausgangssperre. Das heißt, wir haben durch eine metaphorische Sprache in der Musik, in der Poesie, im Journalismus, in alle Bereiche das gesagt, was wir verstanden haben und die Militärs nicht. Oder die Geheimdienstler. Weil nach den Musikgruppen, die ich im Fernsehen gezeigt habe, dann kam eine von der Geheimdienst. Isabel, du weißt, dass die verboten sind. Keine Ahnung, keiner hat mir was gesagt. Und da habe ich auch ein bisschen lange noch geblieben. Ich bin noch geblieben und danach haben sie mich rausgeschmissen. Aber vorher waren noch schon viele Gruppen im Fernsehen und das war wichtig. Und dann durch die ganze Schreckensgeschichten, die wir im Alltag lebten. Es waren so parallele Welten. Wir wussten, wir haben unsere Freunde, wir haben unsere Liebsten, Geliebten, aber mit ihnen dürfen wir nicht über das erzählen, was wir im politischen Bereich machen. Weil das war alles im Untergrund und das war alles gefährlich. Immer mit den Gedanken, wenn ich was weiß von den anderen, ich kann in 5 Minuten gefoltert werden und dann gefährde ich anderen. So war das. Ne? Und die Frauen haben ganz, ganz toll zuerst gelitten. Und danach haben sich so stark organisiert. Die Frauen, die Organisation der Verschwundenen zum Beispiel, ne? Im Zusammenhang mit der katholischen Kirche, Vicaría de la Solidaridad, war eine Organisation, die, wir hatten ein guter, nicht Bischof, wie heißt der noch oben steht? Kardinal. Der Kardinal. Der Kardinal war ein sehr progressiver Mensch. Der war Christdemokrat, das war progressiv schon. Und da konnte man diese Vicaría de la Solidaridad gründen und das hieß mit Unterstützung vom Ausland, auch von Münster. Da war eine große Unterstützung von Münster mit Vicaría de la Solidaridad. Die Menschen, die Opfer von Gewalt waren oder Verwandte von Opfern, konnten dahin und konnten rechtliche Hilfe bekommen. Aber was hieß das? Dass man alles aufschreiben konnte. Oder manchmal, wenn die sehr schnell waren, konnte man sie noch aus dem Verschwinden sein entlassen. Aber das war ganz, ganz selten. Da musste man viele gute Kontakte haben. Aber manchmal hat man Leben gerettet. Oder sonst hat man alles aufgeschrieben. Und danach, als die Demokratie wieder kam, konnte man die ganzen Geschichten verfolgen und auch die Täter verfolgen. Aber die Frauen, ich glaube, wahrscheinlich waren die Ersten, die sich so stark organisiert haben, die Frauen von den Opfern des Verschwindenseins, von Gefolterten, von getöteten Exilleuten. Nur Frauen, Frauen, Frauen. Und es war so, dass sie eine Musikgruppe gegründet haben, die La Cueca Sola getanzt haben. Cueca ist unser Nationaltanz und das tanzt man zu zweit. Und Cueca Sola heißt, das sind Frauen, die alleine tanzen, mit einem Taschentuch alleine, als ob sie jemanden davor hätten. Das ist der Verschwundene. Sohn, verschwundener Mann oder Tochter, ne? Aber alleine, La Cueca Sola. Sting hat ein Lied davon gemacht. Ne? Ellas bailan solas. Ich kann kein Englisch jetzt. Wie heißt das? Tanzen? They dance alone. Okay, they dance. Das ist das Lied. Mm-hmm. They dance alone. Das ist ein ganz berühmtes Lied. Und er hat sich inspiriert in diese chilenische Frauen, die diese Tanz alleine tanzen. Und dann Künstlerinnen waren auch unglaublich tapfer, Musikgruppen von Frauen, Malerinnen, Frauen, die Performance auf den Straßen gemacht haben, Aktionen, Somos Más hieß das, wir sind mehr. Und die sind auf den Straßen gegangen und haben sich vor den Polizisten gestellt. Und die haben so eine starke Repression erlebt. Aber die waren da. No? Und die haben laut gesungen und gesungen. Lieder wie die Ode an die Freude, aber in eine spanische Version. Ja? Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo son. En que los hombres volverán a ser hermanos. Das war ein Lied, die wir ständig auf den Straßen gesungen haben. Ne? Und das sind nicht Schillers Worte, aber es hat damit zu tun, dass wir gemeinsam für den Frieden und singen, zusammen singen für den Frieden und für die Freiheit. Das war nur ein Beispiel. Und das war eben auch so ein westliches Kulturgut, das durfte man gebrauchen, das durfte man singen. Ja, ja, klar. Konnte niemand verbieten? Nein. Ja, und dann habe ich in eine Zeitschrift gearbeitet. Hoy war die erste oppositionelle Zeitschrift, auch von den Christdemokraten. Und wir mussten jede Woche unsere Artikel vorzeigen. Und sie haben das und das und das und das weggelassen. Manchmal die ganze Zeitschrift durfte kein Foto haben. Dann haben wir die schwarzen Löcher gelassen und unten geschrieben. Und hier der General so und so trinkt ein Sekt mit dem General so und so. Und das war viel aussagekräftiger als das Bild selbst, ne? Wo blöde Generäle standen mit einem Glas Sekt. Und so war das immer, ne? Dass wir einen neuen Weg gesucht haben, um die Menschen Mut zu geben, ne? Und wir selber uns Mut zu geben, ne? Weil ein Kollege von mir wurde mit 14 Schüssen im Kopf getötet. Ne? Oder der Direktor einer Zeitschrift, für den ich hier im Ausland danach gearbeitet habe, als Auslandskorrespondentin von Analysis hieß die Zeitschrift. Juan Pablo Cárdenas war der Leiter, der Direktor. Und er musste 1,5 Jahre ins Gefängnis, aber nur zwischen 10 Uhr nachts und 6 Uhr morgens. Und danach musste er ins Büro. Und dann um 10 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens wieder in Haft. 1,5 Jahre. Und er hatte 6 Kinder. So war die Schikane. Ne? Und danach war ich selber... und ich hatte erzählt, dass mein Bruder und ich uns total von klein schon getrennt waren. Und der hat sich in ein rechter Mensch umwandelt. Der wurde mit 12 allein gelassen, mit 12 ein Kind allein zu lassen, ist mehr als gefährlich, habe ich danach sehr deutlich gelernt. Und dann war er Geheimdienstler unter der Diktatur. Ne? Und dann denke ich, man kann kein Kind allein lassen. Nie. Die Kinder brauchen Geborgenheit. Und wenn man sie lieblos lässt, dann werden sie lieblos weiterleben. Ne?